بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيمة النعم الله سكنادن فولن سكنادن الله زيقن هاي البمهات سشكاية ونفوفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله زيقن هاي الفريدن سعف إيم عليه الصلاة والسلام. Ich bezeuge, dass er die Botschaft überbracht hat und das ihm anvertraute Gut weitergegeben hat und dass er uns auf einem glasklaren Weg zurückgelassen hat, der so klar ist, dass er, auf Arabisch sagt man so hell leuchtet aufgrund seiner Deutlichkeit, der Helligkeit, und er deutlich erkennbar ist, egal ob bei Nacht oder bei Tag. Meine lieben Geschwister, wir machen heute inshallah ta'ala weiter an der Stelle, an der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar haben wir die Einführung zum Thema As-Sulh gemacht. As-Sulh ist die Versöhnung. Und wir haben eingeleitet den Konflikt, den es bei Versöhnungen gibt und welche Versöhnungsarten, welche Sulh-Arten wir haben. Wir haben gesagt, wir haben drei verschiedene Arten. Wir haben entweder einen Sulh aufgebaut auf Iqrar, auf einem Geständnis, oder wir haben einen Sulh aufgebaut auf Inkar, auf eine Art Bestreitung, und wir haben einen Sulh aufgebaut auf Schweigen, so gut, und das wollen wir uns heute in Shara Ta'ala anschauen. Erstens einmal Iqrar. In der Jurisprudenz gelten Geständnisse als die stärksten Beweise überhaupt. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil in der Regel jemand, der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist, sich kaum zugeben wird, etwas getan zu haben, was ihm zur Last gelegt werden kann. Es sei denn, er hat es auch tatsächlich gemacht und er ist so ehrlich, dass er das zugibt. Insofern, wenn wir einen Iqrar haben, bei zwei Leuten, die miteinander im Streit sind, dann gibt es verschiedene Fälle. Dann haben wir zwei verschiedene Fälle. Fall Nummer eins, derjenige, der im Recht ist, sagt, weil du zugegeben hast, dass du im Unrecht bist und mir das Recht eingestehst, verzeihe ich dir und verzichte sozusagen auf mein Recht. Das wäre eine Art Versöhnung. Warum? Weil er spendet sein Recht dem anderen gegenüber. Und in diesem Fall gibt es gemäß Ijma keinen Konflikt. Der zweite Fall ist der interessantere natürlich, wenn derjenige, der im Recht ist, nach dem Iqrar sein Recht verlangt. Auch in diesem Fall haben wir keinen Konflikt. Warum? Weil der Richter muss es ihm zusprechen, muss ihm sein Recht eingestehen. Aber wir haben einen Unterfall bei diesem Fall, und zwar, wenn derjenige sagt, ich möchte mein Recht haben, allerdings verzichte ich auf dieses Konkrete, was mir zusteht, und möchte im Gegenzug einen Ersatz dafür haben, möchte etwas anderes dafür haben. Okay? Und dann haben wir einen Austausch von Gütern, ja. Und das nennen wir dann, ist auch eine Art Sulh, aber weil im Arabischen Austausch heißt Mu'awada, heißt Austausch, deswegen nennen wir das den Mu'awada-Sulh. Okay? Wir könnten das auf Deutsch taufen als Versöhnung aufgrund einer Gegenleistung. Versöhnung aufgrund einer Gegenleistung. Warum ist das der interessanteste Fall? Weil jetzt, wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir hier beim Austausch von zwei Gütern, sind es entweder Thaman mit Thaman oder Thaman mit Muthman oder Muthman mit Muthman. Die drei Fälle, die wir auch schon am Anfang im Kapitel über Bay' gehabt haben. Und deswegen greifen hier wieder die Regeln von einem Bay'. Ja, wir können es auch anders betrachten, aus einem anderen Winkel, und sagen, das, was jetzt der Ersatz, den der im Recht ist, erhält, ist entweder eine Wertsache, also Thaman oder Muthman, ja, oder es ist die Nutzung einer Wertsache. Er hat sagt man Nutzung einer Wertzahl, damit es eben gemeint, dass man etwas meistens vermietet. Ja, vermietet. Weil wenn ich eine Wohnung vermiete, die Funktion oder der Nutzen einer Wohnung ist das Hausen, das Bewohnen dieser Wohnung. Ja. Das Auto, das Nutzen davon ist das Fahren. Und diese Funktionen von bestimmten Wertsachen, die kann man ja auch erwerben, ne, auf bestimmte Zeit. Und deswegen haben wir also auch jetzt hier beim Ersatz, ich verzichte auf zum Beispiel 1.000 Euro, dafür möchte ich aber als Gegenleistung etwas haben. Entweder ist das jetzt wieder eine Wertsache, da müssen wir aufpassen, was wir durch was tauschen, und greifen die ganz normalen Regeln. Oder wir haben den Nutzen einer Wertsache, ist auch möglich. Kann sein, er sagt, ich verzichte auf das Auto, ich möchte das Auto gar nicht mehr haben, möchte aber stattdessen, dass du mir eine Leistung vollziehst, indem du mich von A nach B fährst oder was auch immer. Tamam? Das sind also alles denkbare Vorschläge. Also wenn wir ein einfaches Beispiel haben, wir haben jetzt, jemand sagt, ich verzichte auf 5.000 Euro, stattdessen möchte ich als Ersatz, dass du mir das Auto so und so gibst, das, was dir gehört, ein bestimmtes Auto gibst. Vielleicht, weil es den gleichen Wert hat, vielleicht hat es weniger Wert, aber er möchte ihm entgegenkommen, weil es geht ja hier um Sulh. Wenn wir ein Auto gegen Geld tauschen, dann haben wir Thaman gegen Muthman. Und dann haben wir da grundsätzlich kein Problem. Also es greifen keine Riba-Regeln, das ist bereits das Entscheidende. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass Geld gegen Geld getauscht wird. Also Thaman gegen Thaman getauscht wird. Wie jemand hat 1.000 Euro Schulden oder jemandem, dir stehen 1.000 Euro Schulden, Geld zu. Und du sagst, statt den 1.000 Euro gebe ich mich mit 900 zufrieden. Das wäre ja wie, als würdest du ihm einfach 100 Euro schenken. Das ist ja kein Konflikt. Oder du sagst, statt den 1.000 Euro möchte ich 1.000 Dollar haben. Oder 500 Dollar haben. Oder 1.500 Dollar haben. Was weiß ich. Ja? Irgendeinen anderen Betrag oder einen gleichen Betrag, aber in einer anderen Währung. Und dann natürlich muss sofort Klick machen, wenn wir Währungen gegeneinander tauschen, egal ob sie gleich sind oder nicht gleich sind, gibt es eben Regeln, Riba-Regeln, sage ich mal, die hier greifen können, müssen wir eben aufpassen. Und das darauf haben wir ausführlich schon gesprochen, aber wir haben halt das Problem, wir können hier keine Stundung dann machen. Die Stundung heißt also, das irgendwie in Raten abzahlen, wenn es eine andere Währung ist. Ja? Das haben wir gesagt, das geht nicht, weil und so weiter und so fort. Diese Details haben wir schon besprochen. Ein anderes Beispiel wäre, auch zur Erinnerung, jemand sagt, ich verzichte auf die 100 Euro, möchte aber stattdessen eine Flasche Wein haben. Okay, dann müssen wir aufpassen. Hat Wein in unserer Gesetzgebung einen Wert? Nein, hat es keinen Wert. Also dann wäre dieser Austausch ungültig. Ne? Weil für 100 Euro bekommt er praktisch nichts. Und das ist natürlich verboten, weil dann hat er die 100 Euro der andere genommen zu Unrecht. Und wenn wir hier jetzt keine Wertsache haben, sondern die Funktion oder die Nutzung einer Wertsache, wie ich gesagt habe, das Auto vermieten oder Wohnung vermieten und so weiter, dann haben wir eben die Regeln, die dem Thema Ijara unterliegen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, kommt noch inshallah ta'ala, aber das ist auch nach manchen Gelehrten, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als wir Bi' definiert haben, haben wir gesagt, also manche Gelehrte, die Hanbaliten, sie sehen das so, dass Ijara eine Art Bi' ist. Eine Art Bärs. Manche machen sich in die Definition rein, trennen es voneinander. Aber es ist so also ziemlich das Gleiche, also sehr, sehr, sehr ähnlich, weil eine Wertsache, die wird ja grundsätzlich auf Dauer erworben, ja, aber die Funktion einer Wertsache, die wird auf Zeit erworben. Weil ich kann ja schlecht für immer das Fahren eines Autos von dir mieten. Was hast du dann noch von dem Auto? Ja. Ja. Oder ich kann für Ewigkeit deine Wohnung nicht mieten. Weil dann ist ja praktisch, gehört sie ja mir schon. Was ist denn da der Unterschied dann noch zwischen dem Kaufen und dem Vermieten. Ja. Auf jeden Fall, ich will nur damit sagen, dann kommen halt, greifen halt die Ijara-Regeln, über die wir inshallah ta'ala noch sprechen werden. Beispiel wäre aber ein gültiges, statt 100 Euro verzichte ich drauf, möchte ich lieber, dass du mich einfach von A nach B fährst und dann sind wir quitt. Ja. Kann ja sein, dass jemand sowieso ein Taxifahrer ist und sowieso jeden Tag von A nach B fährt und dann möchte ich ihm entgegenkommen und sagen, wenn ich ein anderes Taxi nehmen würde, wären das für mich 100 Euro, aber du fährst sowieso, dann nimm mich mit. Ja. Nicht vergessen, Sulh geht es ja eigentlich darum, dass man also der Hintergedanke ist ja, dass irgendjemand hier auf sein Recht verzichtet und deswegen zur Versöhnung kommt. Ja. Deswegen diese Beispiele, die wir vorher erwähnt haben mit Iqrar, Geständnis, wenn sich daraus nicht ergibt, dass jemand verzichtet, was hat denn das dann noch mit Sulh zu tun? Ja, dann ist es eigentlich einfach nur eine Zusprechung von einem Recht. Ja, einfach nur, falls dass man es mal gehört hat, wenn man jetzt weniger bekommt, als einem eigentlich zusteht. Auf Arabisch Hatta heißt erlassen. Okay? Und deswegen nennt man das den Hatita Sulh. Ja, also falls das mal gelesen hat, dann weiß man, damit ist gemeint, dass jemand einfach auf einen Teil seines Rechtes verzichtet, um einen Sulh zu erwirken. Dann gehen wir zu Bedingungen. Jetzt kommen wir zu Bedingungen. Jetzt haben wir sind immer noch mit Iqrar. Fragen gibt es erst am Ende. Jetzt kommen wir zu Bedingungen für einen Iqrar. Bedingungen oder für einen Iqrar, für das Geständnis. Es ist nicht erlaubt, dass jemand sagt, ich stelle eine Bedingung dafür, einzugestehen. Ich kann nicht sagen, ich stelle eine Bedingung, also wenn du mir dein Zimmer vermietest, oder wenn du mein Zimmer mietest, dann gestehe ich dir, oder was ist, dann gebe ich zu, dir 10.000 Euro zu schulden. Okay? Warum ist das ungültig? Ja, weil das führt letztendlich dazu, das Vermögen anderer zu Unrecht zu verschlingen. Weil wenn er jetzt diese 10.000 Euro zugibt, dass sie ihm schuldet, ja, mit welchem Recht verlangt er dann etwas Zusätzliches? Er gibt zu, dass der andere ihm dem anderen 10.000 Euro schuldet. So, das bedeutet, die rechtliche Lage ist jetzt klar, richtig? Mit welchem Recht sagt er, ich gebe es erst zu, wenn du von mir etwas vermietest? Wenn du von mir etwas vermietest oder wenn du von mir etwas mietest. Und das führt dann letztendlich dazu, dass diese andere Person, damit sie das Geständnis bekommt, einwilligt, weil er will seine 10.000 Euro haben. Ja. Und deswegen alle Bedingungen, die zu Unrecht führen, sind ebenfalls Unrecht. Weil man nicht eben das Vermögen eines anderen zu Unrecht verschlingen darf. Und das passiert ja in dem Moment, weil wenn der andere seine 10.000 Euro bekommen würde, dann würde er sich nicht einlassen darauf, dass er vom anderen noch was mietet oder dem anderen etwas vermietet. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und der Prophet ﷺ hat gesagt, kullu shartin, jede Bedingung, laysa fi kitabillah, jede Bedingung, die sich nicht wortwörtlich im Buche Allahs befindet, fahuwa batil. Das heißt, die ist nichtig oder die ist falsch. Und im Buche Allahs, damit ist gemeint im Gesetze Allahs. Im Buche Allahs ist im Gesetze Allahs gemeint. Warum? Weil das Gesetz Allahs, und der Prophet sagt, wa in kana mi'ata shart, ja, und selbst wenn es 100 Bedingungen gewesen wären, dann würde man den Vertrag für gültig erklären. Nach der Regel, Verträge erklären wir gültig so weit wie möglich. Und was davon ungültig ist, fällt einfach weg. Und diese 100 Bedingungen würden alle wegfallen, weil sie alle eben nicht im Sinne des Gesetzes sind. Warum im Gesetz Allahs? Weil der Koran weist ja auf die Sunna des Propheten s.a.w. hin. Richtig? Und deswegen, das ist alles entweder wortwörtlich im Buch oder indirekt. Ja, indirekt. Tayyib. Natürlich, wie heißt es, was könnte eine Bedingung sein, die auch ungültig ist, wenn diejenige Person, die auf einen Teil ihres Rechtes verzichtet, gar nicht das Recht dazu hat, dazu besitzt. Ja? Es gibt eine Sache im Fiqh, die ansteht nach dem Thema As-Sulh, das ist die sogenannte Entmündigung, auf Arabisch Al-Hajr. Okay? Deswegen, wenn eine Person sagt, ich gestehe dir 10.000 Euro, ich schulde dir 10.000 Euro, ich gebe das zu, aber ich bin selbst entmündigt worden hinsichtlich meines Vermögens, dann gilt dieses Geständnis zumindest jetzt nicht. Zumindest jetzt nicht, weil manchmal machen das Leute, Zahlungen oder Gesetze zu hintergehen. Ja, dann würde das Geständnis jetzt erstmal auf Eis gesetzt, weil es kann ja sein, dass er zum Beispiel sagt, aber darüber kommen wir noch, kann ja sein, er sagt zum Beispiel, ich gestehe, jemand will von mir Geld haben, ich schulde jemandem Geld, und jetzt gestehe ich meinem Bruder, dass ich ihm 10.000 Euro schulde. Das ist ein Geständnis, verstehst? Aber ich habe das gemacht, damit der andere das Geld nicht bekommt. Ich möchte, dass einfach mein Bruder es bekommt und hinterher geht das mir ja zurück. Okay? Dann würden wir ihm sagen, okay, pass auf, das Geständnis jetzt gilt nicht, aber sobald die Entmündung vorbei ist, dann bitten wir dich zur Kasse. Ja. Deswegen, also Scharia ist schlauer als dieser. Tayyib, darüber reden wir noch, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Ja, jetzt der Mu'awada-Sulh, bei dem man Güter austauscht gegeneinander, indem man einen Teil vorzeitig zurückzahlt. Okay? Ein Mu'awada-Sulh, ein Austausch von Gütern jetzt, das eigene Recht, ich verzichte darauf, möchte aber stattdessen etwas anderes haben, eine andere Wertsache haben, unter der Bedingung, und die Frage ist jetzt, wenn man jemandem einen Teil seines Geldes vorzeitig zurückzahlt, unter der Bedingung, dass ihm der andere Teil erlassen wird, dann ist diese Art, oder ich erkläre es nochmal, also ich sage dir jetzt, erlasse mir die Hälfte von meinen Schulden, dafür gestehe ich dir aber ein, dass ich sie dir schulde. Und dafür möchte ich aber dann nur die Hälfte bezahlen. Okay? Also wenn du mir die Hälfte der Schulden erlässt, dann gebe ich zu, dass ich eigentlich dir alles schulde. So. Da ist ein Fehler drin, ne? Ein Fehler drin. Warum? Weil wenn ich eingestehe, dass ich ihm die Schulden gegenüber habe, dann steht ihm alles zu. Dann steht ihm alles zu. Ja. Und dann wäre so eine Art von Sulh natürlich Schuss in den Ofen, sage ich mal. Ja. Dann hätte er praktisch zugegeben, dass er ihm alles schuldet. Ja. Und das ist problematisch. Also für ihn, ja. Ich zahle dir die Hälfte jetzt, dafür musst du mir aber die andere Hälfte erlassen. Warum? Sowas nennt man nicht Muwada'a Sulh, denn wie kann man jemandem sein Recht teilweise geben, aber nur wenn er auf sein Recht teilweise verzichtet? Natürlich in der Praxis kann das passieren, weil man sich genötigt fühlt, weil man sagt, entweder das oder ich bekomme gar nichts von ihm. Ja? Wenn ich weiß, er ist sowieso pleite oder was auch immer. Aber gut, das macht ja die Sache nicht halal für Allah subhanahu wa ta'ala, für den anderen. Das muss man wissen. Darüber reden wir auch noch gleich, inshallah ta'ala. Anderes Beispiel, ich gebe zu, dass es dein Auto ist, dafür musst du es mir aber eine Woche zur Verfügung stellen. Versteht ihr? Das geht auch nicht. Das Auto gehört ja dem anderen. Das gebe ich doch gerade zu, es ihm gehört. Ja. Und umgekehrt gilt genau dasselbe. Der Muwada'a-Sulh, Muwada'a noch einmal, Muawada, nicht Muwada'a, Muawada heißt versus der Austausch von Gütern. Ja. Der Mu'awada Sulh wird darauf aufgebaut, dass die fälligen Schulden von A teilweise erlassen werden unter der Bedingung, dass er den anderen Teil später zahlen darf. Ich habe Schulden bei dir, die muss ich jetzt bezahlen, die sind fällig. Dafür habe ich Hal. Okay? Und ich sage dir, pass mal auf, ich zahle dir die Hälfte der Schulden unter der Bedingung, dass die andere Hälfte erst später bezahlt werden muss. Okay? Und hier sehen wir auch, das ist kein Mu'awada, das ist kein Austausch da. Warum? Von welcher Seite kommt der Verzicht auf die Hälfte? Vom Gläubiger, richtig? Tayyib. Von wem kommt die Bereitschaft, auf die andere Hälfte auf bestimmte Zeit zu verzichten? Wieder vom Gläubiger. Also was kommt jetzt vom anderen? Okay? Vom anderen sagt, kommt die Hälfte der Schuld. Das steht dem anderen zu. Auf was verzichtet er? Wo ist jetzt der Austausch von Gütern? Gibt es nicht. Versteht ihr? Insofern, das ist kein, wie gesagt, in der Praxis natürlich kann sein, dass jemand sich genötigt fühlt, das zu machen, weil er sonst einfach gar nichts bekäme. Aber das macht ja die Sache deswegen nicht erlaubt. Ja? Wie wir gleich inshallah ta'ala sehen werden. Tayyib, sofort zu bezahlen, dafür aber weniger. Ihr kennt den Riba der Jahiliyyah schlechthin, dass man sagt, der bis heute noch gang und gäbe ist, Zid wa ta'ajjal. Das bedeutet, Zid auf Arabisch bedeutet, füg hinzu, der Gläubiger sagt das, ja, zum Verschuldeten. Ja. Der Gläubiger sagt, füg hinzu, das heißt, bezahl mehr, wa ta'ajjal, dafür darfst du auch dann später zurückzahlen. Der klassische Zins ist das. Ja. Jetzt machen wir aber den umgekehrten Fall. Da' wa ta'ajjal, das ist genau das gleiche, umgekehrt. Da' auf Arabisch hat mehrere dort, unter anderem verringere, ja, verringere den Betrag, also zahl weniger, der Gläubige sagt diesmal, zahl weniger, dafür zahl aber schneller. Genau der umgekehrte Fall. Ja. Und der umgekehrte Fall, den ich gerade genannt habe, der ist unproblematisch. Also islamisch gesehen, er ist unproblematisch. Und das ist natürlich eine super Sache, wie man sein Geld schnell wieder bekommt. Weil, warum? Weil viele Leute, die ihre Schulden nicht zurückbezahlen, zahlen sie leider nicht deswegen nicht zurück, nicht weil sie das Geld nicht haben, sondern weil sie das Geld lieben. Okay? Und wenn man ihnen dann sagt, zahl ein bisschen weniger, Skonto kennt ihr vielleicht, bei manchen Firmen gibt es Skonto, das heißt, wenn du innerhalb von so und so bezahlst, dann zahlst du 2% weniger oder 3 oder 10, wie auch immer, wie schmackhaft das Ganze ist. Ja? Und zack, sie bekommen ihr Geld viel schneller. Das nennt man Da' wa ta'ajjal. Und das gibt es auch in der Sunna des Propheten, in einer Überlieferung, den einige Gelehrte auch als authentisch eingestuft haben. Da hat der Prophet salam, zu den Juden von Banu Nadir das gesagt. Ihr wisst, der Prophet hatte sie damals verbannt und es blieben aber noch Schulden zwischen ihnen und den Muslimen. Okay? Und dann hat er das eben gesagt. Da'u wa ta'ajjalu. Das heißt, erlasst einen Teil und fordert den anderen Teil dafür vorzeitig ein. Sagte er, versus zu den Juden, die noch Geldschulden von den Muslimen zu bekommen hatten. Und dass das erlaubt ist, ist erlaubt uns auch die Ansicht einiger Imame, ihnen allen voran, den Gelehrten dieser Umma, wie man ihn nennt, Habrul Umma. Habr ist ein Gelehrter, Habrul Umma ist ein Beiname von Abdullah ibn Abbas, und Allah mit ihm zufrieden sein. Ja, insofern, also wenn der Gläubiger einen Teil der Schulden dafür erlässt, dass der Schuldner sofort bezahlt, dann ist es, wenn es im Sinne der Erleichterung für den Schuldner ist, dann da ist das auch in Ordnung und sehen wir sogar als eine gute Tat. Dann gibt es die zweite Art von Sulh, ist aufgrund von Bestreitung, Inkar. Inkar bedeutet leugnen, bestreiten und davor ging es jetzt immer darum, dass zwei Leute sich einig sind. Warum? Weil es gibt ein Geständnis. Man war sich einig, dass einer im Unrecht ist. Und jetzt geht es aber um den Fall, dass der eine es nicht zugibt. Das heißt nicht, dass die Rechtsprechung nicht klar ist, aber er gibt es nicht zu. Mach ein Beispiel. A behauptet, dass B ihm Geld schuldet. B bestreitet das. Was ist jetzt die Aufgabe? Naja, das ist ja eine Behauptung, die A aufstellt, richtig? Er behauptet, dass B ihm Geld schuldet. Er sagt, er muss dann beweisen. Er hat natürlich keinen Beweis, weil sonst wäre es schon vorbei. Er hat keinen Beweis, den der Richter, der den Richter überzeugt. Daraufhin sagt der Richter zu A, wenn du möchtest, hast du das Recht, von B einen Schwur zu fordern. Zu schwören. Da sage ich, Wallahi, ich habe keine Schulden gegenüber von A. So. Das muss er nicht machen. Wenn er es nicht macht, dann natürlich gewinnt B den Fall. Wenn er es macht, dann kommt es darauf an, was B macht. B kann aber sein, dass B in diesem Fall, wenn er schwört, ist die Sache vorbei, weil es gibt ja keinen Beweis für A. Okay? Dann schwört B und er gewinnt den Fall. Aber es kann sein, dass B auf einen Schwur verzichtet. Dass B sich weigert zu schwören. Und das kann Gründe haben. Einfachster Grund ist, er weiß, er ist im Unrecht. Kann natürlich sein, er ist im Unrecht und er weiß, A hat keinen Beweis. Aber es kann auch sein, dass, dass B im Unrecht ist und er es auch weiß. Und er befürchtet, wenn er schwört, noch eine größere Sünde zu begehen. Oder er hat Angst zu schwören, weil er sich der Sache nicht sicher ist. A behauptet, er hat Schulden. Und B sagt sich, ich habe keine Schulden gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Schulden bei ihm gemacht habe. Und wenn, dann habe ich sie bestimmt schon zurückbezahlt. Wie kommt er auf diese Idee, vor 10 Jahren mir irgendwas einzufordern? Versteht ihr? Das heißt, und er ist sich nicht mehr ganz seine Sache sicher, aber der andere hat keinen Beweis. Er sagt, wenn er keinen Beweis hat und ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber er hat Angst zu schwören. Er will nicht schwören. Warum? Weil der Schwur vor Gericht bei Allah subhanahu wa ta'ala ist eine gewaltige Angelegenheit, wie ihr wisst. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat in einem Fall, wo der Prophet ﷺ geurteilt hat, wo jemand behauptet hat, ihm gehöre ein Grundstück irgendwo im Jemen und der Sahabi hat das geweigert und so weiter. Entscheidend war, dann sagt der Prophet ﷺ, wer bei Allah schwört, ja, man halafa Yamina Sabr, das heißt, wer bei Allah subhanahu wa ta'ala einen Schwur macht und weiß, dass er dabei lügt, wa huwa fajir, richtig? Laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Das heißt, der wird Allah antreffen, während Allah mit ihm zornig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgrund dieser Begebenheit eine Ayah im Quran Karim herabgesandt, wo es heißt, inna alladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wahrlich diejenigen, die mit den Versen Allahs oder mit den Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala und mit dem Versprechen, das auf ihm eingegangen ist, einen geringen Preis kaufen für dieses Leben und so weiter und so fort. Die Ayat geht so weit, bis Allah subhanahu wa ta'ala, Gott bewahre, ihn nicht anschaut und auch ihm schmerzhafte Strafe verspricht. Und deswegen nennt man diese Art Schwur Al-Yamin Al-Ghamus. Und der Prophet Al-Yamin Al-Ghamus heißt der eintauchende Schwur, weil derjenige, der so einen Schwur macht, sich in tiefe Sünde eintaucht und auch in die Hölle kommt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Kabair, er sagte, zu den großen Sünden gehört, sagt Al-Ishraq Billah, und also Schirk bei Allah, und er sagte auch Al-Yamin Al-Ghamus. Das ist Sahih Bukhari überliefert worden. Deswegen diese Geschichte, also dass man, und wie es in manchen Überlieferungen heißt, selbst wenn es nur eine Baumbürste gewesen wäre, ein Miswak. Ja. Und deswegen ist natürlich die Sache, lohnt sich nicht. Egal warum, es gab ein Grundstück ist oder ob es Geld ist oder überhaupt nicht. Ja. Deswegen, wenn man vor Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, dann soll man sich seiner Sache wirklich sicher sein. Und deswegen kommt es zum sogenannten Nukul. Nukul bedeutet eben, dass man sagt, ich möchte nicht schwören. Der andere soll ruhig sein Recht bekommen. Wenn er sich seiner Sache sicher ist, dann soll er es bekommen. Und wenn er sich seiner Sache, wenn er weiß, dass er falsch liegt, dann sowieso werde ich mein Recht hier um den Qiyamah bekommen. Richtig? Ob ich jetzt bekomme oder später bekomme, später sogar angenehmer und besser. Deswegen, es gibt keinen wirklichen Grund, sich hier sein Jenseits aufs Spiel zu setzen, wegen was. Ja? Es sei denn, man ist sich seiner Sache sicher. Und auch umgekehrt müssen wir sagen, bei diesem gewaltigen Schwur geht es darum, dass jemand schwört und dabei weiß, dass er lügt. Das ist der entscheidende Punkt. Okay? Wenn jemand schwört und davon überzeugt, dass es seinem Recht ist, das ist eine andere Angelegenheit. Dann kann es sein, liegt er im Nachhinein falsch, aber das ist nicht dieser Fall, den der Prophet a.s.w. angesprochen hat. Okay? Deswegen zu schwören gemäß der eigenen Überzeugung, ja, Wallahi, gestern war ich in der Stadt so und so. Und nachher sagt der Anachid, du warst doch gar nicht da, du warst doch vorgestern da, hast du vergessen. Das ist ein Irrtum, das ist was anderes. Gemeint ist, jemand schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala und der andere, und er weiß, dass er hierbei lügt. Und wie es heißt, liyaqtati'a haqqa imri'in muslim, um dadurch das Recht eines Muslims zu erhalten. Ja. Und deswegen sagen manche Gelehrte, es geht auch hier speziell um den Fall vor Gericht, wodurch man das Recht einer anderen Person erhält. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass dieser Inkar-Sulh aufgrund von Bestreitung haram ist. Und sie begründen das damit, denn sie sagen, wenn der eine bestreitet, 1000 Euro zum Beispiel jemandem zu schulden, dann wird er seinem Gegner weniger geben und somit gut davon kommen. Okay? Und dadurch öffnet man durch diesen Inkar-Sulh die Tür für Ungerechtigkeit. Es kann auch sein, dass einer von beiden, der Kläger, der Mudda'i oder der Angeklagte, Mudda'an alayhi, lügt. Und dann würde der eine von beiden das Geld des anderen zu Unrecht verzehren. Ja? Also wie dem auch sei, wenn wir einen Sulh aufbauen darauf, dass der eine bestreitet, der andere sagt, ich schulde dir kein Geld. Und dann sagt der Richter, okay, er behauptet von dir 1000 Euro bekommen zu müssen, gib ihm 500 und dann geht ihr friedlich auseinander. Wenn er das macht, dann macht er das ja in der Überzeugung, dass er eigentlich gar keine Schulden dem anderen gegenüber hat. Und wenn er im Recht ist, dann bekommt der andere jetzt 500 Euro zu Unrecht. Ohne Gegenleistung. Es gibt ja keinen Beweis. Wenn es einen Beweis gibt, besser. Und deswegen sagen manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass diese Form von Sulh nicht erlaubt ist, weil sie darauf hinausläuft, dass das Vermögen anderer zu Unrecht verzerrt wird. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, allerdings sind der Ansicht, dass diese Art von Sulh erlaubt ist. Und sie stützen sich auf erstens auf die allgemeinen Beweise aus dem Koran al-Karim über den Sulh. Und darüber, über die Gesetzlichkeit haben wir ja schon gesprochen. Und auch über die allgemeinen Beweise aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der einfach kein Unterschied gemacht wird zwischen den Sulh-Formen. Ja? Da wird einfach allgemein über Sulh geredet und nicht differenziert, ob es jetzt um Iqrar geht oder Inkar geht oder Sukut geht, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala. Und außerdem, es ist ja nicht so, dass die Gelehrten, die das erlauben, sie sagen ja nicht, wenn die zwei sich auf einen Sulh einigen, dass er statt 1000 Euro gibt eben 500 Euro, um die Sache zu erledigen. Die sagen ja nicht deswegen, dass diese 500 halal sind für den anderen. Okay? Das ist nur hier für uns gerichtlich, um den Fall zu beenden, sodass da kein Anspruch mehr besteht und die Erben nicht kommen und eines Tages Anspruch erheben. Ja? Der Fall ist für uns beendet. Aber das heißt ja nicht, dass es halal ist. Ja? Plus, es kann ja auch sein, dass jemand jemand was vergessen hat. Es geht ja nicht nur um, die Leute sind nicht immer alle böswillig. Ja? Aber es gibt Leute, die vergessen, weil nicht jeder leider schreibt solche Angelegenheiten auf. Insofern ist diese Art von Sulh richtigerweise gerichtlich gesehen für uns erlaubt und man darf danach handeln und Streitigkeiten werden dadurch aus dem Weg geräumt und das ist ja auch das eigentliche Ziel von As-Sulh. Denn was wäre natürlich die andere Variante in dieser Situation wäre, dass man den Fall zu Ende bringt. Gibt es Beweise? Spricht man für den? Gibt es keine Beweise? Dann kommt die Sache mit dem Schwur vielleicht zum Zuge, vielleicht auch nicht. Und man kommt auf jeden Fall zu einem Ende. Aber das wäre ja dann kein Sulh. Das wäre dann einfach ein gerechtes Urteilen, gemäß den Fakten, die man hat. Dritte Version wäre ein Sulh aufgrund von Sukut, also aufgrund von Schweigen. Und das wäre so ähnlich wie der Fall gerade eben. A sagt, B schuldet mir Geld, B der Richter fragt jetzt B, stimmt das, dass du ihm Geld schuldest? Und er sagt nichts, er schweigt. Okay? Und jetzt gab es in der Vergangenheit manche Gelehrte, die der Ansicht waren, dass hier der Richter den zum Reden bringen muss. Und wenn es sein muss, dann gewaltsam. Okay? Dann hätten wir, dann für die gibt es natürlich dieses Sulh von Sukut dann wohl kaum, weil irgendwie bringt man Menschen wohl immer zum Reden. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Richter keine Gewalt anwenden darf und deswegen, jetzt schweigt der andere, er gesteht nicht, er bestreitet aber auch nicht. Es kann sein, dass er Angst hat, zuzugeben, dass er Geldschulden hat, weil er dadurch in Schulden gerät und es gibt gar keinen Beweis dafür, es ist eine Behauptung. Weil ihr müsst ja auch überlegen, wenn man jede Behauptung zulassen würde, sagt der Prophet, dann würden Leute kommen und behaupten, der Sohn so hat getötet, der Sohn hat getötet, der Sohn hat mich bestohlen. Ne? Dann würde man die Tür öffnen. Deswegen muss der eigentlich den Beweis erbringen. Oder es kann auch sein, dass er sagt, ich habe es total vergessen, ich weiß es nicht mehr. Deswegen, ich möchte nicht gestehen, weil ich mich nicht erinnern kann, aber ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, es leugnen, weil vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er recht. Ja. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, manche von ihnen beurteilen ein Schweigen wie ein Iqrar. Sie beurteilen ein Schweigen wie ein Iqrar. Das heißt, dann haben wir natürlich keine Form von Sulh, Iqrar Sulh, sondern dann ist es das Gleiche wie dann siehe, was ist Iqrar Sulh. Dann haben wir kein Inkar, haben wir kein Sukut Sulh, in dem Sinn, dass es eine eigene Kategorie ist, weil es gleichgesetzt wird. Und andere, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass das Schweigen ein Indiz für den Iqrar ist, also ein Hinweis für den Iqrar ist, und man ihn deswegen zum Schwören auffordert und kommt er der Forderung nicht nach, dann wird eben dem anderen, dass er sein Recht zugesprochen. Auch die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass diese Form von Sulh gesetzlich ist, dass man in diesem Fall also, wenn der andere sagt, ich gebe es nicht zu, ich leugne es aber auch nicht, dann kann die Person A sagen, okay, ich komme ihm entgegen und wir machen einen Sulh. Wir einigen uns auf etwas anderes und gehen so also auseinander. In diesem Zusammenhang, jetzt sind wir eigentlich schon fertig mit diesen verschiedenen Arten von Sulh. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis am Ende sozusagen darauf, dass wenn es zu einem Austausch von Gütern kommt, das heißt, wenn er sagt, ich verzichte auf die 1000 Euro, möchte stattdessen dein Auto haben, ja, dann gelten, haben wir gesagt, die Bay'-Regeln. Und deswegen nur einmal auf die Schnelle noch einmal darauf hingewiesen. Wir haben über Thaman und Muthman gesprochen, aber zum Beispiel auch das Khiyar-Recht, das Rücktrittsrecht. Wir haben verschiedene Arten von Rücktrittsrecht kennengelernt. Ja. Eins davon wäre, jemand sagt, ich verzichte auf 1000 Euro, dafür möchte ich aber bitte deinen Polo haben. Und dieser Polo ist ungefähr so viel wert oder mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Sie haben sich ja darauf geeinigt, das ist schlimm. Aber er nimmt das Auto, schaltet es an und es funktioniert nicht. Ja, dann ist es ein Mangel und ein erheblicher Mangel. Und dieser erhebliche Mangel führt zu dem Recht vom Kaufvertrag was das ja nicht anders ist als ein Kaufvertrag, zurückzutreten, und dann hat er Anspruch auf ein gleiches Auto. Okay, der hat dann Anspruch auf ein gleiches Auto. Und wenn es kein gleiches gibt, dann hat er Anspruch auf sein Geld zurück, so nach dem Motto. Ja? Das heißt also, diese Sachen gelten ganz genauso wie auch vorher. Ja, und dann kann es sein, dass eben das Sulh dann auch ungültig wird, der Sulh fasid wird. Das sagt man zu, wir hatten uns geeinigt hier auf ein Auto, und das ist ungültig, das Auto ist mangelhaft, und deswegen möchte ich den Zustand vorher wiederherstellen, und ich bestehe wieder auf mein Recht, was mir zusteht. Auch die sogenannte Shuf'a, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber das muss man jetzt einfach in dem Zusammenhang erwähnen. Die Shuf'a ist das Vorkaufsrecht. Es gibt verschiedene Situationen und von Vorkaufsrecht, aber eine, die auf jeden Fall gilt, weil sie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen ist, ist, wenn zwei Leute prozentual an einem Grundstück beteiligt sind, ja, du und ein Freund von dir, euch beiden gehört ein bestimmtes Grundstück, jeweils zu 50%, und dein Freund möchte das, dein Freund B, du bist A, dein Freund B möchte es an C weiterverkaufen. In dem Moment, bevor er das weiterverkauft, hast du das Vorkaufsrecht, auf Arabisch Shuf'a. Man nennt es auch Näherrecht, ja, im Deutschen. Und das heißt also, du kannst sagen, entweder man hat dich vorher gefragt, dann ist alles in Ordnung, wenn du darauf verzichtet hast, oder du findest es im Nachhinein heraus, dass er zum Notar gerannt ist und es seinem engen Freund was übertragen hat, verschenkt hat, was weiß ich, irgendwas. Dann hast du das Recht, hier einzuschalten und sagen, Moment, ich habe erst jetzt davon Wind bekommen und ich möchte gerne von meinem Recht Gebrauch machen, und ich möchte das zum gleichen Preis bekommen, wie der andere es gekauft hat. Ja? Das heißt, keinem wird Unrecht hier getan. Details sprechen wir, wenn wir zu dem Kapitel kommen. Aber entscheidend, auch hier kann es ja sein, dass jemand sagt, ich gebe zu, dir 1.000 Euro zu schulden. Ja? Können wir uns nicht darauf einigen, dass du stattdessen meine Anteile an meinem Grundstück bekommst? Irgendwo in der Wüste, wo auch 1.000 Euro wert sind. Und anderer sagt, ja, kein Problem, nehme ich gerne an. Und hinterher dein Partner, dem auch das Grundstück mit dir gehört, meldet sich. Hat er das Recht, sich zu melden? Weil es ist eine Art Austausch, wie eine Art Bay'. Und dann gilt auch hier das Shuf'a-Recht. Und dann noch, fast zu guter Letzt, Sulh erlaubt nichts Verbotenes. Nochmal, Sulh erlaubt nichts Verbotenes. A behauptet von B, du schuldest mir Geld. B sagt, nein, schulde ich dir nicht. Aber er hat keine Lust auf einen langen Rechtsstreit. Und wie viele Menschen verzichten auf den Gang zum Gericht, weil sie einfach den Fall lieber untereinander lösen möchten. Und dadurch ist es auch gut, dass sowas geht, weil dadurch werden die Gerichte auch entlastet. Ja? Das heißt, es gibt auch sogenannte Schiedsrichter. Ja? Und wie viele Streite auch unter den Familien und so werden gelöst unter den Leuten unter sich, ohne dass man jedes Mal zum Richter rennt. So, und dann sagt der eine, pass mal auf, ich schulde dir nichts von den 10.000 Euro. Gar nichts, ich schulde dir gar nichts. Aber hier sind 1.000 und lass mich dann in Frieden. Das heißt, er macht das jetzt nur, weil er keine Lust hat auf langen Streit. Und der andere hat auch keinen Beweis. Er könnte sagen, lass drauf ankommen, geh zu Gericht und klage. Aber er möchte nicht zu Gericht gehen. Das ist ihm viel zu kompliziert. Und er weiß, dass der andere keinen Beweis hat. Und würde vielleicht einen Rechtsstreit geben und sagt ihm, nimm 1.000 Euro, lass mich bitte in Ruhe. Diese 1.000 Euro stehen dem anderen, wenn es bei Allah so ist, dass sie ihm tatsächlich nicht schulden, stehen ihm nicht zu, richtig? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass A im Unrecht ist, bei Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? Und B weiß das. B weiß, dass er ihm keine Schulden hat. Dann, wenn er ihm die 1.000 gibt, werden sie dadurch nicht halal. Die werden dadurch nicht halal. Ja? Und deswegen die Regel lautet für uns in diesem Leben, nur weil dir ein Richter ein Recht zuspricht, heißt es noch lange nicht, dass das für dich halal ist. Und warum? Was ist der Beweis dafür? Weil der Richter aller Richter, alayhi salatu wassalam, in dieser Welt selbst das gesagt hat, dass selbst wenn er jemandem etwas zuschreibt, was ihm nicht gehört, dass er ihm in Wirklichkeit ein Stück der Hölle zuschreibt, Gott bewahre. Im Hadith von Salama, sie berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich bin nur ein Mensch. Ihr bringt eure Streitfälle vor mir. Und es kann sein, dass der eine besser argumentieren kann als der andere. Sodass ich aufgrund dessen, was ich von ihm zu hören bekomme, zu seinen Gunsten urteile. Wenn ich also vom Recht seines Bruders, wem ich also vom Recht seines Bruders etwas zuspreche, der soll nichts davon nehmen, denn in Wirklichkeit spreche ich ihm einen Teil der Hölle zu. In diesem Hadith erkennen wir deutlich, dass der Prophet a.s. unterschiedliche, sagt man im Arabischen, Shakhsiyat hat, unterschiedliche Personen einnimmt. Man könnte sagen, unterschiedliche Rollen spielt, unterschiedliche juristische Personen teilweise spielt. Ja? Warum? Weil manchmal ist er Staatsoberhaupt, richtig? Sultan. Manchmal ist er, alayhi salatu wassalam, in dem Sinne Prophet, was er hinterläufig natürlich immer ist. Ja? Aber die Situation kommt auch. Manchmal ist er Mufti. Mufti, das heißt, er gibt eine Fatwa. Und manchmal ist er Qadi, manchmal ist er Richter. Okay? Und diese Situation übrigens voneinander zu unterscheiden, ist von großer Bedeutung. Warum? Weil wenn ich das miteinander verwechsle, dann habe ich einen Brei, ein Durcheinander. Okay? Weil das ist so, ihr kennt den Fall, wo die Frau von Abu Sufyan zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sich über ihn beschwert hat und gesagt hat, der ist geizig, gibt mir nicht genug, gibt mir nicht das, was mir und meinen Kindern ausreicht. Und dann hat der Prophet zu ihr gesagt, alayhi salatu wassalam, خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف. Das heißt, so viel wie, nimm das, was dir und deinen Kindern im Allgemeinen ausreicht. Okay? Und hier, das ist eigentlich ein Problem, diese Aussage. Die Aussage ist ein Problem. Warum? Weil er hat ja gar nicht mal den Mann angehört. Weil der Mann hätte doch, vielleicht hätte der Mann, was kann dann das? Vielleicht hätte er gesagt, ich gebe ihr doch genug, stimmt doch gar nicht, was sie sagt. Weißt du? Muss ja nicht stimmen, was sie ihm erzählt hat. Ja? Aber, da sagen die Gelehrten, hier ist er kein Richter gewesen. Also auf Deutsch, es könnte auch sein, dass im Nachhinein der Mann kommt und sagt, stimmt nicht. Sondern er war hier ein Mufti. Und das müssen wir uns merken, weil wenn du zu einem Gelehrten gehst und ihn fragst über einen Fall zwischen dir und einem anderen Menschen, dann ist der Gelehrte auch in diesem Fall ein Mufti für dich. Das heißt, er hat nicht zwischen dir und dem anderen geurteilt. Auch wenn es den Anschein erweckt, hat er aber nicht. Ja? Und deswegen kannst du niemals das als Argument nehmen gegen den anderen. Weil der andere zumindest wird er sagen, Moment, ich möchte auch mich äußern, ich möchte auch angehört werden. Ja? Ich möchte auch das gleiche Recht bekommen, wie du bekommen hast. Ja? Und so weiter und so fort. Ja? Deswegen, der Prophet, in diesem Hadith, den wir gerade gesehen haben, hier spielt er den Richter. Aber nicht den Propheten. Warum? Weil als Prophet vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, was die Wahrheit ist. Richtig? Aber der Prophet, alayhi salatu wasalam, manchmal absichtlich handelt er nicht nach dem, was er weiß. Warum? Weil wenn er nach dem handeln würde, was er weiß von Allah subhanahu wa ta'ala als Propheten, dann hätten wir ein Problem, ihm nachzuahmen. Oder nicht? Ja? Deswegen, der Prophet a.s. wusste mit Gewissheit, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul ein Heuchler ist. Oder nicht? Mit Gewissheit. Ein Heuchler, also im schlimmsten Sinne, also ein Kafir ist. Praktisch gesehen hat er ihn als Muslim behandelt. Hat ihn begrüßt, hat mit ihm gebetet, ja, hat ihn erben lassen. Wollte sogar das Totengebet für ihn verrichten, oder nicht? Ja. Das heißt, er hat nicht gehandelt nach dem, was er über ihn hundertprozentig weiß. 100% oder nicht, gibt es mehr Sicherheit, als wenn Allah es ihm mitgeteilt hat? Gibt es nicht. Weil Allah hat ihm die Namen der Heuchler gegeben, oder nicht? Hat doch Huzaifa dann noch weitergegeben, radiallahu, richtig? طيب. Das heißt, in diesem Fall hat der Prophet den Richter gespielt. Und wenn du Richter bist, und sogar der Prophet als Richter war, und dir ein Recht zuschreibt, heißt das nicht, dass es für dich halal ist. Kein Argument. Wenn du weißt, dass es für dich nicht halal war. طيب. Wichtig in diesem Zusammenhang auch noch zu erwähnen, ist, dass man Sulh nur betreiben darf oder sollte, wenn man wirklich weiß, was wem zusteht. Wenn ich weiß, der hat eigentlich gerichtlich gesehen Recht. Aber Sulh ist jetzt angebracht, dann weiß ich auch, wen ich anspreche, nämlich den, der im Recht ist. Eine Ausnahme haben wir erwähnt, wenn die Sache zu kompliziert ist. Wenn die Sache die Fähigkeiten eines erfahrenen Richters übersteigt, was er dann sagt, wisst ihr was, was haltet ihr von folgendem Vorschlag, 1, 2, 3. Wenn sie dann alle einig sind, dann ist auch die Sache, das kann passieren, vielleicht manchmal, wenn über Generationen hinweg ein Erbe nicht verteilt wird, gerade bei Immobilien und so, und unübersichtlich wird, wem was gehört und es nicht mehr nachvollziehbar ist, wie dem auch sei, dann kann man eventuell zu solch einem Sulh gelangen. Dann möchte ich noch zu guter Letzt hinweisen, im Bereich des Strafgesetzbuches, unterscheidet man des Öfteren zwischen dem Recht Allahs und dem Recht des Prozessgegners. Ja? Also wenn ich jemanden zum Beispiel beleidigt habe, wenn ich jemanden zum Beispiel geschlagen habe, dann kann es sein, dass er auf sein Recht verzichtet und diese Sache erledigt. Kann sein. Aber wenn ich das zum Beispiel mit einem Richter mache, wenn ich einen Richter beleidigt habe, dann seht ihr, das ist keine persönliche Sache mehr. Also für mich als Bürger in einer Gesellschaft, wenn der Richter erniedrigt wird, ja, oder die Exekutive oder was erniedrigt wird, dann ist es nicht mehr eine persönliche Sache zwischen Person A und Person B. Weil ich sehe diesen Richter in seiner Uniform oder den Polizisten in seiner Uniform. Oder hier wird das Allgemeinrecht verletzt. Und deswegen kann es sein, und das soll jetzt nur am Rande erwähnt werden, bei einem Sulh zwischen zwei Personen, dass zwischen den zwei Personen alles wunderbar ist, aber trotzdem hier das Recht Allah subhanahu wa ta'ala immer noch bestehen bleibt. Und dass eine Person trotzdem bestraft wird, in Bezug auf das Recht, was Allah zusteht, und nicht in Bezug auf das Recht, was dem anderen Menschen zusteht. Das kann in einzelnen Fällen der Fall sein. Ich habe euch das Beispiel genannt. Deswegen ein Richter, wenn er beleidigt würde oder so, ist es nicht im Sinne der Bürger eines Landes, dass Richter nicht respektiert werden und dass die Leute sie nicht, schätzen, dass die Leute sie nicht schätzen und gewisse Ehrfurcht vor ihnen haben, das ist im Sinne der Leute, denn dadurch urteilen sie und dadurch, wenn sie urteilen, akzeptieren die Leute auch ihren Rechtsspruch. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا